Ich lese uns den Bibeltext für die Predigt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 19, Verse 1 bis 11. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Fragte er sie. Den Heiligen Geist empfangen? Entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden? Wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa 12 Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. 3 Monate lang ging Paulus regelmäßig in die Synagoge von Ephesus und sprach dort frei und offen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Er diskutierte mit den Synagogenbesuchern und versuchte sie, von der Wahrheit seiner Botschaft zu überzeugen. Doch einige von ihnen verschlossen sich dem, was er verkündete, und waren nicht bereit, sich dem Evangelium zu unterstellen. Stattdessen redeten sie vor allen Versammelten abfällig über die neue Glaubensrichtung. Daraufhin brach Paulus den Kontakt mit ihnen ab. Zusammen mit denen, die Jünger des Herrn geworden waren, trennte er sich von der jüdischen Gemeinde und sprach von da an täglich im Lehrsaal eines Mannes namens Tyrannus. Das tat er volle 2 Jahre lang, sodass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Puß. Ich bin der Leiter von Nordstern und ich darf heute die Predigt halten. Ich habe ein bisschen was vorbereitet und ich glaube, das, was ihr gerade gehört habt, den Text über aus der Apostelgeschichte, aus der Bibel, das ist ein Text ganz vom Anfang, von wirklich, wo Kirche gerade noch in ihren Babyschuhen war, wo es überhaupt noch kaum Menschen gab, die an Jesus geglaubt haben. Es war erst ein paar Jahre alt, ein paar Jahrzehnte vielleicht. Und ich dachte, das passt so ein bisschen, weil unsere Kirche, die wir versuchen gerade hier anzufangen, die ist auch noch in ihren Babyschuhen, die fängt gerade an irgendwie zu laufen und wir sind noch ganz am Anfang und wir versuchen es irgendwie. Und das, was wir versuchen und sein wollen, ist eine Kirche für Menschen, die das neu entdecken wollen, die mitmachen wollen, mit einsteigen wollen in die Entdeckungsreise. Was ist das eigentlich, christlicher Glaube? Und ich glaube, das kann man eigentlich von jedem Standpunkt aus machen. Das kann man machen, wenn man sagt, ich habe eigentlich bis jetzt überhaupt gar keine Ahnung von dem, was da eigentlich in dieser Bibel steht und was mit diesem Jesus eigentlich los ist. Das kann man aber auch von dem Standpunkt aus machen und sagt, ich bin da vielleicht sogar schon mein Leben lang drin groß geworden und ich weiß das eigentlich alles. Und ich glaube, für jeden wünsche ich mir, dass unsere Kirche etwas ist, wo sagt, wir kommen da weiter und tiefer. Ich hoffe, dass Kirche auch für uns heute Morgen hier, ganz praktisch dieser Sonntagmorgen, etwas ist, wo wir sagen, ich gehe inspiriert nach Hause, ich gehe mit Gedanken nach Hause, die mir helfen. Ich komme irgendwie so ein bisschen weiter auf der Reise, die ich habe in meinem Glauben, in meiner Spiritualität. Wir sind im Moment in einer kleinen Reihe. Also wir haben den 4. Gottesdienst, das heißt, wir machen zum 4. Mal etwas zum Thema urbane Spiritualität. Und urbane Spiritualität ist ja sowas, wie leben wir Glaube auch in der Großstadt? Oder was hat dieser Glaube, ja auch der christliche Glaube, für tolle Sachen, die auch gerade für das Leben in der Großstadt irgendwie spannend sind, anwendbar sind. Weil wir sind ja schließlich Leute, die in Frankfurt wohnen und das ist ja schließlich eine Weltmetropole, auch wenn sie sich nicht so anfühlt, so riesig groß ist sie ja nicht, wie jetzt New York oder London oder Singapur. Aber immerhin, wir gehören, habe ich letztens wieder noch gelesen, auf der Liste auf dem Ranking der einflussreichsten Städte der Welt gehören wir regelmäßig in die Top 10. Und ich habe eine ganz andere lustige Statistik, die ich gerade gefunden habe. Wir sind zum Beispiel die Stadt mit den meisten Millionären pro Einwohner weltweit. Also wir haben mehr Leute, die richtig viel Geld haben, als irgendeine andere Großstadt auf dieser Welt. Und wir sind also eine von den Städten, die man so richtig urban nennen könnte. Wir gehören auch zu den urbanen Zentren hier in Deutschland, also Frankfurt. Ja. Wenn man in Deutschland irgendwie urban lebende Menschen sucht, dann ja, würde man sie hier in Frankfurt finden. Und wir hier im Nordend und in Bornheim, wir sind ja mittendrin. Wir sind so richtig urbanes Leben und ich glaube, das ist auch das, was wir ja genießen und was wir auch manchmal vielleicht anstrengend finden. Und die Frage, die wir uns so ein bisschen, oder die ich mir gestellt habe, ist, wie kann Spiritualität für solche Typen, für solche Menschen, die hier leben, etwas sein, wo sie sagen, das ist für mich nicht einfach nur was, wo ich sage, das ist was für andere oder das ist langweilig oder trocken oder nicht relevant, sondern wie kann Spiritualität, wie kann Glaube, wie kann Kirche sogar wieder etwas werden, was für mich gut ist, was mir was bringt, was meinem Leben hilft, was mir Kraft und Hoffnung und Freude und Perspektive und Halt und sowas alles gibt. Heute in diesem Text ist das eine Geschichte von einem Mann und seiner Stadt, nämlich von dem Mann Paulus. Der hat in den ersten Jahrzehnten des christlichen Glaubens eine ganz wichtige Rolle gespielt und seiner Stadt Ephesus, wie er dort hingekommen ist und wie das alles angefangen hat in dieser Stadt. Ephesus war genauso wie Frankfurt damals eine der Weltmetropolen. Also wenn man damals so im Römischen Reich, so ungefähr im Jahre 60, 70 nach Christus, so ein Ranking gemacht hätte, wie man das heute macht, wo immer New York ganz oben steht und dann London und irgendwann Frankfurt, dann hätte man damals geschrieben Rom, Ephesus, Alexandria und dann noch so ein paar andere. Also Ephesus gehörte zu den Top Städten. Es war eine Stadt, die damals schon 500.000 Einwohner hatte, was in der Antike riesig groß war, bei einer Bevölkerung in Europa von ungefähr 60 bis 70 Millionen, heute wesentlich mehr, kann man sich vorstellen. Es war also eine von den großen Städten, wo die Leute, die dann so vom Land kamen, hinkamen und die Gebäude bewunderten und die Skyline gesehen haben und das große Theater und einfach fasziniert waren. So diese leuchtenden Augen, die Leute vielleicht manchmal heute noch haben, wenn sie in Großstädte kommen. Es war ein Zentrum von Wirtschaft, von Kultur, von Handel, von Politik und war ganz ähnlich wie Frankfurt heute so eine dieser Städte, die in denen auch die Leute sind, die ganz viel Einfluss haben im Bereich Wirtschaft oder Kultur oder Bildung oder irgendwie sowas. Großstädte sind ja Orte, wo oft sich die Leute zusammentreffen und auch ganz viele Leute sind, die Einfluss haben auf die ganze Gesellschaft. Also die Gesellschaft von Deutschland, die entwickelt sich mehr in Städten, wird mehr geprägt von Berlin, München, Hamburg und Frankfurt als von Landau, Lüdenscheid oder so. Also da, weil einfach da sind nicht so die Zentren von Wirtschaft, Bildung, Politik und so weiter. So ist das schon immer gewesen mit Großstädten. Und so war das damals auch in Ephesus. Und Ephesus war eine dieser Städte, wo die Leute gelebt haben, die nicht nur auf diese Stadt, sondern eigentlich auf das ganze Römische Reich mit Einfluss hatten. Und Ephesus war besonders an einem Punkt berühmt, nämlich es war ein Zentrum von Spiritualität. Das war Rom gar nicht so sehr, denkt man vielleicht, aber Rom war mehr so das Zentrum von Macht, Militär, Politik, Kultur und so. Aber Ephesus war so der Ort, wenn man Spiritualität entdecken wollte, wenn man spirituell interessiert war an Glaube, dann sind die Leute damals nach Ephesus gepilgert. Es gab im ganzen Römischen Reich Münzen, die geprägt wurden von Ephesus, wo auf der Rückseite ein Bild drauf war von der berühmten Gottheit Artemis oder die Griechen, Artemis bei den Griechen und Diana bei den Römern oder umgekehrt, weiß nicht mehr ganz genau. Und deshalb kam in Ephesus stand ein Riesentempel, das war wahrscheinlich der größte der Antike, es war eines der 7 Weltwunder der Antike, der Artemis-Tempel in Ephesus, ein monströses Gebäude und mit unglaublich vielen Leuten, die da irgendwie auch sogar beschäftigt waren und die Leute kamen von überall her. Das war so einmal im Leben fährt man nach Ephesus und erlebt diese, um auf eine Pilgerreise zu gehen. Und ich glaube, dass die Situation damals ganz ähnlich war, wie sie heute wieder ist. Menschen heute sind auch wieder ganz interessiert an Spiritualität. Menschen fliegen nach Indien, um dort den Geist irgendwie zu spüren und sich auf den Weg zu machen. Oder Menschen pilgern den Jakobsweg und schreiben hinter Bücher drüber, die sich gut verkaufen oder sowas. Also ich glaube, in der Generation unserer Großeltern oder der Eltern, da war es so, dass Spiritualität etwas war, wo man nicht eigentlich mit kaum jemand drüber redete. Das war so, das war Privatsache und das eigentlich selbst zwischen Eltern und Kindern war das nie ein riesig großes Thema. Ich glaube, es gibt auch in meiner Generation noch Leute, die konnten groß werden und nie mit ihren Eltern groß über was glaubst du eigentlich, was gibt dir tiefen Halt, was sind die Antworten auf die spirituellen Fragen in deinem Leben auszutauschen. Aber ich merke, ich glaube heute, das findet man auch in der Literatur heute wieder, dass wir heute wieder eine Generation sind, die eigentlich spirituell auf der Suche ist, die eigentlich sagt, ich möchte gerne, dass Spiritualität wieder etwas ist, wo ich in meinem Leben Tiefe drin habe und Antworten finde. Und das war, glaube ich, eben damals ganz ähnlich. Also die Situation damals und heute ist gar nicht so unterschiedlich. Urban, multikulturell, pluralistisch, sehr aufgeklärtes Denken gab es damals auch schon, demokratisch, spirituell offen, tolerant. Und ja, ich glaube, das macht die Situation in Ephesus damals und die Situation heute in Frankfurt sehr ähnlich. Und deshalb glaube ich, dass dieser Text auch für uns heute einiges zu bieten hat. Und ich hoffe, dass das uns ein bisschen inspiriert. Ist ja abgefahren, wie Paulus dort in diese Stadt geht und auf einmal was passiert. Ich weiß nicht, ob das so, was ihr von mitgenommen habt, als es vorgelesen wurde. Er kam nach Ephesus und auf einmal passiert etwas, eine spirituelle Bewegung. Ein Aufleben des Glaubens, könnte man sagen, das irgendwie die ganze Stadt sogar erfasste. Und ich möchte das mit euch angucken und die Frage stellen, wie können auch wir vielleicht sogar als ganze Stadt, aber vor allen Dingen als Personen, als Einzelne, so etwas erleben. So ein spirituelles Aufleben. Wie kann sowas passieren? Wie würde mein Leben aussehen, wenn Glaube aufwachen würde in mir? Oder wenn sogar eine ganze Stadt sagen würde, sowas passiert? Und der Begriff, den ich dazu benutzen werde, ist Erweckung. Das ist etwas, was es immer wieder gegeben hat, wovon spricht man, wenn Glaube wieder neu aufbricht. Und im Zusammenhang mit Glauben bedeutet das eben, dass ich irgendwie neu entdecke, was da eigentlich drin ist. Und dass sowas wie etwas, was schlafend war, auf einmal aktiv wird. Es gibt ganz viele Leute, ich komme ja öfters mit Leuten ins Gespräch über Kirche, weil immer in dem Moment, wenn ich Leute kennenlerne und sie mich dann irgendwann fragen, was machst du eigentlich beruflich? Und dann sage ich bin da irgendwie, ich habe mal Theologie studiert und ich mache da gerade so ein Kirchenprojekt und dann fragen sie nach und dann sagen sie ganz oft mir, dass die Kirche eigentlich als was wahrnehmen, was eher so eingeschlafen ist. Und vielleicht auch christlicher Glaube sowas ist, was wie eingeschlafen wirkt von außen. Und ich würde dem sogar zustimmen. Und ich glaube aber, dass im christlichen Glauben das Potenzial steckt, eben nicht nur zu schlafen, sondern wirklich Erweckung zu erleben und aufzuwachen. Und das hat damals Ephesus erlebt und das, glaube ich, können wir persönlich heute auch noch erleben. Und ich dachte mir, es gibt kein besseres Bild dafür, für Erweckung, als sowas hier mitzubringen. Ich weiß, wenn ich abends Auto fahre und drohe einzuschlafen, dann brauche ich auch Erweckung. Dann brauche ich irgendwas, was mich wieder wach macht. Und ich glaube, das ist sowas ganz Ähnliches, wie das, was damals in Ephesus spirituell passiert. Ich weiß nicht, wer das mag oder wer das hin und wieder trinkt. Ich finde es eigentlich eklig, aber es hilft. Das habe ich gemerkt. Also zumindest macht es irgendwie mental was mit einem. Und die Wirkung davon ist, glaube ich, ganz ähnlich wie das, was hier in Ephesus im Geistlichen passiert ist. Weiß nicht, möchte jemand eine? So, ich will nicht so lange predigen, dass ihr es braucht, aber braucht einer eine? Ich habe noch welche. Ja, okay. Bitteschön. Also, du kannst auch Erweckung erleben, ganz praktisch, ausprobieren. Und ich möchte mit euch überlegen, also symbolisch hiermit drei Fragen oder drei Punkte, die ich glaube, die hier in dem Text drinstecken, die mit Erweckung, also symbolisch hiermit, aber die im Geistlichen, in unserem Glauben zu tun haben. Erstens, wie funktioniert das? Zweitens, was ist da drin? Und drittens, was passiert, wenn man es nimmt? Also, wie funktioniert das? Ne? Zweitens, was ist eigentlich da drin? Und drittens, was passiert, wenn man das dann einnimmt? Erstens, wie funktioniert das? Also beim Red Bull oder irgendwelchen anderen, Relentless haben wir noch hier und es gibt ja immer mehr von diesen Drinks. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Beim Trinken, ne, kommen diese Stoffe, die da drin sind, irgendwie in unseren Körper rein und bewirken etwas. Erstmal so diesen Moment, aber hinterher haben sie dann eine Wirkung auf uns, die uns irgendwie wach macht. Also, der Punkt bei dem Zeug ist, es kommt etwas von außen in uns hinein, was etwas bewirkt. Es ist nicht so, dass wir uns, wenn ich im Auto sitze und langsam müde werde, ne, irgendwie innerlich denken kann, komm Körper, jetzt produzieren ein bisschen Koffein oder Zucker oder irgendwie sowas, sondern es muss von außen kommen. Es muss etwas, Stoffe brauche ich, die mich aufwecken, die von außen kommen und die dann in mich hineinkommen, durch meinen Verdauungstrakt irgendwie ins Blut übergehen und ich auf einmal wieder wach werde. Und ich glaube, das ist genau der Punkt hier in dem ersten Teil von diesem Text. Es ist etwas, was von außen kommen muss. Es ist etwas, was ich nicht in mir habe, sondern was von außen kommen muss. Paulus kam in diese Metropole Ephesus und brachte etwas mit, von außen. Und brachte etwas, was noch nicht da war, in diese Stadt hinein und erklärte es den Menschen. Er fand eine Gruppe, die irgendwie interessiert waren, die sich sehnten. Steht ja hier, ne, dass da Leute waren, die sich schon irgendwie, die hatten von Jesus gehört, die waren noch interessiert spirituell, die waren irgendwie offen, aber es war noch nicht da. Das, was sie brauchten, um das zu erleben, wonach sie sich sehnten, war nicht angekommen. Und es war, sie waren vielleicht so ein bisschen so wie ich, wenn ich Auto fahre und müde werde und mich eigentlich danach sehne, ich würde jetzt gerne wach ankommen und die Leute, die noch mit mir im Auto sitzen, auch irgendwie überleben, nicht vorm Baum enden. Und ich glaube, so eine Sehnsucht hatten die auch. Die wollten gerne spirituell was erleben, aufwachen. Und deshalb musste etwas von außen kommen, eine Botschaft. Was diese Botschaft ist, da kommen wir im zweiten Punkt noch zu. Aber hier, es kam etwas von außen, was dann enorme Veränderungen bewirkte. Eine Gruppe von Leuten, die interessiert war, kriegt auf einmal das, was sie brauchte. Und dann ging irgendetwas los. Erweckung, auch im Geistlichen, passiert meistens oder passiert, glaube ich, dadurch, dass etwas kommt zu mir, was ich vorher nicht hatte. Es ist nicht so, dass ich mich irgendwas besinnen muss, was in mir längst da ist, wo ich mich tief rein versenken muss und meditiere und was ich dann finde, sondern es ist etwas, was ich brauche von außen und wo ich, was dann etwas bewirkt in mir. Und das wird dann eine Reaktion in mir hervorrufen. Bei diesen Leuten hier war die Reaktion, dass sie das total aufgenommen haben, dass sie das wollten, dass sie es angenommen haben und ja gesagt haben, auf einmal diesen Glauben, den Paulus ihr brachte, sagten, ja, das will ich auch haben, genau das, daran will ich glauben und das angefangen haben zu leben. Und es war, und das merkt man hier, nicht nur irgendwas, was sie richtig fanden, sondern es war auf einmal, was ihr ganzes Leben umgekrempelt hat und es vollkommen verändert hat. Wenn man diesen ganzen Text noch weiterliest, also ich lade euch ein, wenn ihr Lust habt, heute Nachmittag mal eine Bibel oder im Internet einen Bibeltext zu suchen und einfach mal dieses Kapitel noch weiter zu lesen, dann seht ihr, was da alles auf einmal passiert ist mit dieser Stadt. Ist unglaublich. Ich hatte euch nur jetzt ersparen wollen, 45 Verse Bibeltext vorgelesen zu bekommen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen lang, dann hätte ich die vorher austeilen müssen. Aber was ich kam und auf einmal veränderte sich was. Sie haben auch darauf, also es kam etwas von außen und die haben darauf, das hat eine Reaktion hervorgeworfen. Diese Reaktion war Glaube. Diesen Glauben haben sie dann auch ganz praktisch darin ausgedrückt, dass sie sich haben taufen lassen. Das war damals etwas, was man benutzte, um zu sagen, das ist der Glaube, den ich jetzt nicht nur mal so interessant finden will, sondern das will ich wirklich glauben. Das ist das, was ich so überzeugend finde und so hilfreich für mein Leben und so gut, dass ich das ganz leben will. Nicht nur so ein bisschen probieren, sondern wirklich ganz. Und das ist Taufe bis heute. Taufe ist nicht etwas, wo man einfach von Anfang an reingestupst wird und dazugehört, sondern es ist für uns, für mich etwas, wo ich sage, also ich habe mich damals mal taufen lassen, auch im christlichen Glauben, aber das war irgendwo, da war ich glaube ich 17 oder so, um damit auch auszudrücken, das ist, was ich ganz will. Das will ich nicht nur ein bisschen probieren, sondern will ich dabei sein. Und das war es damals für diese Leute auch. Und das ist es bis heute. Das kann es bis heute sein. Und dann passiert etwas mit diesen Leuten. Ne? In Vers 6 ist das dann beschrieben. Und Paulus legt ihnen sogar die Hände auf. Der Heilige Geist kam auf sie herab. Und dann passierten sogar übernatürliche Dinge mit ihnen. Und sie, ganz toll, es wird einfach erwähnt dann, und es waren 12 Männer. Also ziemlich kleine Gruppe eigentlich. Ganz am Anfang in dieser Stadt, aus der dann hinterher eine Riesenbewegung wurde. Also es kam, Paulus betete für sie und kam der Heilige Geist auf sie. Also es kam etwas, wir Christen würden es so, also ich würde es so beschreiben, Gott kam und machte etwas in ihnen, kam in sie hinein quasi und bewirkte etwas. Der Heilige Geist ist, das ist Gott, und er veränderte etwas in ihnen. Er weckte sie auf, könnte man sagen. Und auf einmal wurden sie im wahrsten Sinne des Wortes auch begeistert. Es wurde von etwas, was sie richtig fanden, zu etwas, was sie faszinierte, weil sie begeistert waren, weil Gott in ihnen etwas bewirkte, was auf einmal mehr war als nur richtig. Es war auf einmal wunderschön. Es gibt einen Mann, es gab einen Mann, ich habe euch mal das Bild von dem mitgebracht. So ein richtig schönes altes Bild, wenn ihr das alle sehen könnt. Der ist Philipp Jakob Spener. Und er hat von 1635 bis 1705 gelebt. Und er war eine Zeit lang quasi so der oberste evangelische Pfarrer von Frankfurt. Wenn ihr möchtet, dann geht mal zu der Paulskirche, dieser großen Kirche mitten in Frankfurt. Und am Haupteingang auf der rechten Seite gibt es so eine Bronzetafel. Große Bronzetafel, da ist er drauf. Er hat quasi in dieser Kirche gepredigt und er hat etwas geschrieben, das ist auch auf dieser Bronzetafel zu sehen, und zwar ein Buch, das kann man heute noch kaufen, das nennt sich Pia Desideria. Er war in Frankfurt und er hat als oberster geistlicher evangelischer Pfarrer genau dieses Gefühl gehabt, irgendwie ist das mit dem ganzen christlichen Glauben so eingeschlafen hier. Also er hat ja ungefähr 150 Jahre nach Luther hier gewirkt und gelebt. Luther hat ja so die Reformation gemacht, alles war irgendwie sehr neu aufgebrochen, Glaube war wieder richtig lebendig geworden. Und 150 Jahre war das, später war das alles sehr eingeschlafen wieder. Und er hat sich danach gesehnt, dass aus Menschen, die in Frankfurt leben und sich Christen nennen und sagen, wir glauben das alles, aber dass irgendwie keine Faszination mehr bei ihnen war. Das war nichts mehr, was ihre Augen zum Leuchten brachte, sondern es war irgendwie nur noch so eine Religion, die sie eben irgendwie mitlebten. Er hat sich danach gesehnt, dass sie Erweckung erleben, dass sie neu fasziniert und begeistert und leidenschaftlich und freudig und mehr Liebe und all diese Dinge erleben. Und er hat dieses Buch geschrieben, das ist im Prinzip der Ruf und die Sehnsucht nach Erweckung. Die hat er hier reingeschrieben. Und er hat das angefangen, 1675, also gegen Ende des 17. Jahrhunderts hat er diese Sehnsucht nach Erweckung für seine Stadt Frankfurt geschrieben. Und ich glaube, das ist genau das, was Paulus damals nach Ephesus brachte. Und ich glaube, das ist auch das, wo ich sagen würde, ich sehne mich heute danach in meinem Leben und für unsere Stadt. Und ich glaube, viele Menschen sehnen sich danach, nach einer solchen Belebung, nach etwas, dass Spiritualität ist, Religion nicht nur etwas ist, was irgendwie richtig ist, sondern was mir wirklich Hoffnung, Kraft, Tiefe, Liebe, Kraft für meine Mitmenschen, für meine Beziehungen, für meinen Arbeitsplatz, was wirklich etwas ist, was mir viel bringt, was mich wirklich begeistert, was mir Hoffnung, Werte, Halt und sowas alles gibt. Danach sehen sich Menschen, und Spener hat das damals in diesem Buch verfasst, und es ist ganz schön was draus geworden. Erzähle ich euch gleich noch ein bisschen weiter. Also, Erweckung ist etwas, was von außen kommt und was dann etwas bewirkt in mir. Eine Reaktion. Zweitens, was ist eigentlich da drin? Also, was hier drin ist, kann man im Internet nachlesen. Wasser, Saccharose, Glucose, Säuregulator. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist so ein bisschen die Idee, Wörter zu finden, die Dinge beschreiben, die wir besser nicht verstehen sollten, weil wir es dann nicht mehr trinken würden. Irgendwie wissen wir alle, dass das nicht besonders gesund ist. Also ich meine, es gibt ja auch im Moment so diese Nachrichten, dass das jugendgefährdende Substanzen sind, dass Leute schon Gesundheitsschäden haben, sogar gestorben sind, weil sie zu viel davon getrunken haben. Also diese verschiedenen Konzerne, die haben da auch irgendwie Prozesse am Hals, weil das gar nicht so gesund sein soll. Wen überrascht's? Aber genau, was ist hier drin? Das kann man hier relativ einfach nachprüfen. Es gibt eine bestimmte Rezeptur, die zum bestimmten Aroma führt, aber dann natürlich auch zu der gewünschten Wirkung. Im Wesentlichen glaube ich, Koffein haufenweise und Zucker irgendwie kombiniert mit noch so ein paar anderen Dingen, was dann Erweckung in meinem Körper erzeugt. Aber es kommt auf den Inhalt an. Richtig? Also so eine Dose hätte vielleicht auch einen Placebo-Effekt, wenn irgendwas gleichschmeckendes ohne diese Substanzen drin wäre, aber das Zeug hat ja tatsächlich einen Effekt. Streitet man sich zwar auch ein bisschen drüber, aber bei mir zumindest würde ich sagen, hat es. Es kommt also auf den Inhalt an. Was ist also da drin? Und das Gleiche, glaube ich, müssen wir fragen, wenn wir über geistliche Erweckung nachdenken. Was ist eigentlich da drin? Was ist eigentlich das, was da drin steckt? Und was dann hoffentlich Erweckung bewirkt? Es ist ganz interessant, wenn ihr wollt und reinguckt in den Text, in Vers 8 wird dann erzählt, was Paulus dann gemacht hat. Er ging regelmäßig in die Synagoge von Ephesus und sprach dort frei und offen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Er diskutierte mit den Synagogenbesuchern und versuchte, ihn von der Wahrheit seiner Botschaft zu überzeugen. Und dann geht es noch weiter. Doch einige verschlossen sich, was er verkündete, und waren nicht bereit, das Evangelium dem zu unterstellen. Also hier wird zwar eine Geschichte erzählt, was passiert ist, aber hier werden mehrere Worte benutzt, die auf Inhalt hinzeigen. Hier geht es um Botschaft, um Wahrheit, um Reich Gottes, um Evangelium, um etwas, was Inhalt ist. Paulus hat etwas gesagt und hat etwas erklärt. Er hat eine Botschaft gebracht. Er hat vom Reich Gottes erzählt, hat Evangelium gebracht. Und das war der Inhalt. Christlicher Glaube ist nicht ein Lebensstil, sondern im Kern des christlichen Glaubens steckt eine Botschaft, ein Inhalt. Ich glaube, wenn man die Leute irgendwo auf der Zeile interviewen würde und fragen würde, sag mal, was denkst du, was ist christlicher Glaube? Das, was ich immer am meisten gehört habe, ist, ich glaube, im christlichen Glauben geht es darum, dass man die 10 Gebote, gute Werte hält oder danach lebt. Und dann gibt es vielleicht noch so, dass Gott dann irgendwas macht, also dass er einen segnet, die Gebete erhört oder einen in den Himmel lässt, wenn es sowas überhaupt gibt. Und so. Also so eine Art Lebensstil. Christlicher Glaube ist ein Set von Werten, was man lebt, und dann klappt das in der Familie, mit den Nachbarn, und dann ist es irgendwie ein gutes Leben, und dann ist Gott auch zufrieden und mag einen und so. Aber ich würde sagen, ist das so? Ich glaube, dass der christliche Glaube im Kern eine Botschaft ist, die natürlich uns verändert, wenn wir die erleben. Eine Botschaft von einer Person, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Jesus selbst, glauben wir, war der Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist, um hier mit uns Menschen zu leben, um genau das mitzuerleben. Dieses Leben, was sich nach mehr sehnt, um unter den Menschen zu leben, die genau wie wir das eben gemerkt haben in Ephesus und auch in Frankfurt sind, die sich nach Erweckung sehen. Und die Zeit, in der er damals gelebt hat, Jesus, die war genauso. Eine Zeit der starken Sehnsucht nach Erweckung, nach etwas Neuem, auch im Bereich Glauben. Und er war hier, Jesus selbst, Gott selbst, auf dieser Welt in Jesus Christus und hat das miterlebt. Und was er dann getan hat, und das ist der Kern der Botschaft des christlichen Glaubens, ist, er hat sogar diesen geistlichen Zustand so intensiv miterlebt, dass er sogar gestorben ist daran. Er hat unsere, also das, was wir beschreiben würden als geistlich schlafend oder vielleicht sogar geistig tot, hat er so intensiv auf sich genommen, dass er sogar gestorben ist am Kreuz. Und ist auferstanden. Das glauben wir. Das ist das, was Paulus damals auch nach Ephesus gebracht hat. Die Botschaft davon, dass der Sohn Gottes auf diese Welt kam, um für uns zu sterben und auferstanden ist, Erweckung erlebt hat. Körperlich sogar. Und geistlich. Und dadurch das erlebt hat als Mensch, was er uns allen schenken will. Nämlich Erweckung. Etwas Neues. Neues geistliches Leben. Im Kern des christlichen Glaubens steckt eine Botschaft von etwas, was getan wurde für uns. Nicht, was wir tun müssen. Es ist eben nicht 10 Gebote halten und dann erleben wir irgendwas, sondern es ist, da hat jemand anders für uns etwas getan. Er hat das Leben gelebt, das perfekte Leben. Und die gute Botschaft ist, er hat das getan für uns. Und wir können es geschenkt bekommen und dadurch etwas erleben, was auch uns verändert oder was uns bereichert, was uns hilft. Und ich glaube, oder das ist zumindest der Bericht von Paulus und diesen Zeiten damals, dass diese Botschaft damals Menschen erlebt haben, gehört haben und sie auf einmal gemerkt haben, das ist eine Botschaft, die ist ganz anders als vieles andere. Und das ist etwas, was mich verändert. Da ist Gott, der mich liebt, aus Liebe zu mir kommt, auf diese Welt, etwas tut für mich, der mich befreit, der mich rettet und der mir das gibt aus Gnade, als Geschenk. Und ich kann das annehmen und merken, ich bin so geliebt und auf einmal, wow, das verändert mich dahin, dass auch ich andere lieben kann. Dass auch ich anders mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit meinem Nachbarn, mit meinen Mitarbeitern oder so umgehen kann, weil da ist etwas anderes passiert auf einmal mit mir. Ich habe etwas erlebt, wo ich nicht einfach nur versuche, Werte zu leben, sondern wo ich etwas geschenkt bekommen habe, was viel tiefer geht. Johannes Calvin hat einmal etwas gesagt, das habe ich euch auch in das Programmheft gedruckt. Johannes Calvin war auch ein Reformator. Ganz vorne rein, da hat er geschrieben, so sollen auch wir Gott so zu erforschen suchen, dass wir mit unserem Verstand zur Bewunderung seiner Herrlichkeit kommen, dann wird auch unser Herz gewaltig bewegt. Ich glaube, in diesem Zitat, das ist eines, für mich persönlich eines der Zitate, die ich vielleicht für mein Leben am spannendsten gefunden habe, er macht hier eine Verbindung. Er sagt, wir sollen mit so einem Verstand versuchen, das zu verstehen, worum es im christlichen Glauben geht. Und dann wird unser Herz bewegt. Wenn wir verstehen, wer Gott ist, was er für uns getan hat, dann passiert in unserem Herz eine Veränderung, Erweckung. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute damals in Ephesus erlebt haben. Aber es ist eben so, genauso wie bei, es ist eigentlich ein bisschen anders als bei Red Bull oder bei diesen Getränken. Hier muss man gar nicht wissen, was drin ist. Und es wirkt trotzdem. Also vielleicht sogar besser, dass wir nicht wissen, was drin ist und es wirkt. Das ist beim christlichen Glauben genau anders. Wir können es nicht einfach nehmen und ohne zu verstehen, was es ist. Es geht darüber, dass wir es verstehen, dass wir merken, was ist das eigentlich, was Jesus da für uns getan hat. Aber eben nicht nur in unserem Kopf, sondern auch in unserem Herzen. Es ist nicht nur eine Sache, die wir dann verstehen, sondern die wir auf einmal fasziniert finden. Die wir toll finden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux, die wir mit unserem deutschen Wort Glauben haben. Wenn wir sagen, wir glauben an etwas, dann sagen wir, wir halten das für wahr. Also ich glaube, dass heute Iron Man ist. Das bewegt mich aber gar nicht. Also ich habe keine Sehnsucht mitzufahren oder das ist einfach nur eine Information. Ich halte etwas für wahr. Aber im christlichen Glauben geht es um viel mehr als nur zu sagen, ja, ich glaube, dass es stimmt, dass Jesus auf dieser Welt gelebt hat oder irgendwie sowas. Es geht um Faszination, um Begeisterung, um Erweckung, um Liebe, um was Tolles. Also es ist immer etwas, wo man sagt, ich verstehe zwar, was es ist und ohne das geht es nicht, aber wie Calvin sagt, dann wird auch unser Herz gewaltig bewegt. Und das ist das, was wir als Nordstern, glaube ich, im Kern wollen. Wir haben einen Glauben, wir haben erlebt, ich habe erlebt, dass dieser Glaube, der christliche Glaube, etwas ist, was nicht nur richtig ist. Also, ich glaube, dass es richtig ist, aber es gibt ja jetzt viele Leute, die glauben, dass es nicht richtig ist, und das ist ja auch okay. Sondern, dass es wunderbar ist, dass es genial ist, was da drin steckt. Dass es eigentlich das Beste ist, was mir je passiert ist. Dass das, was Jesus da damals gesagt, getan und gelebt und gemacht hat, dass das nicht nur irgendwie vielleicht stimmt, da kann man ja darüber diskutieren, sondern dass es... Wow, dass dieser Gott aus Liebe zu mir das getan hat und das mir schenken will, das ist etwas, was anders ist. Jesus selbst vergleicht diesen Glauben einmal mit einem Schatz im Acker. Er hat so ein Gleichnis, wo er schreibt, ein Mann hat einen Acker und gräbt da drin rum und auf einmal findet er beim Pflügen so pock, ups, voll die Kiste voller Gold. So eine Schatztruhe. Und was mit ihm passiert, ist ja nicht nur einfach so, dass er sagt, okay, ich verstehe das, ich nehme diese Information wahr und ich mache Erde wieder drauf und das war's. Nein, auf einmal beginnt da Faszination. Ne? Er ist total hin und weg von dem, was da ist. Er verkauft alles, was er hat, um diesen Acker dann zu erwerben und greift ihn aus und verändert sein ganzes Leben. Also Glaube ist etwas, was Faszination hat, was über unseren Verstand geht, was wir verstehen müssen, was da drin ist, aber auch was uns leidenschaftlich macht. Ich glaube, dass wir Menschen so ticken über Leidenschaft. Was wir nicht toll finden, was vielleicht einfach nur richtig ist, aber nicht toll für uns, das wollen wir gar nicht haben. Wir Menschen funktionieren über Faszination und über Schönheit. Sonst bewegt sich bei uns nichts. Das ist der zweite Punkt. Erstens, wie funktioniert das eigentlich? Zweitens, was ist da drin? Drittens, was passiert eigentlich, wenn man das nimmt? Bei Red Bull ist es so, was passiert eigentlich, wenn man das nimmt? Aufwachen, Leistungssteigerung sogar, im Sport soll das bringen. Es entfaltet seine Wirkung, es passiert was in mir. Was passiert eigentlich, wenn man das nimmt im Sinne von Glauben, christlichem Glauben? In Ephesus damals ist es ziemlich abgefahren. Also hier oben steht in Vers 7, es waren 12 Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Und dann auf einmal, lesen wir noch ein bisschen weiter, und in Vers 10, das tat Paulus 2 Jahre lang, sodass auf einmal die ganze Bevölkerung der Provinz Asien diese Botschaft hörten und auch anfingen, das zu glauben. Und wenn man dann die Geschichte noch weiterliest, wie ich euch vorhin einfach mal empfohlen habe, dann sieht man eine Stadt, in der ganz viele Dinge passieren. Das Erste, was man danach liest, ist, dass auf einmal abgefahrene sogar Wunder passieren, Heilung. Also Menschen werden frei, werden heil, werden sogar gesund. Zweitens, es gibt Leute, die auf einmal mit Dingen aufhören, die für sie und ihr Umfeld und sogar für die ganze Stadt ganz schlecht sind. Also es gab in Ephesus Leute, die sich als also okkulte Leute, also richtig Magier, solche Leute, die hatten Zauberbücher, die waren unendlich teuer und die haben die öffentlich verbrannt, weil sie sagen wollten, damit wollen wir aufhören. Wir wollen nicht mehr in dieser Stadt, dass sich dieses Negative so ausbreitet. Und es hat dann hinten raus sogar, wenn man es noch weiter liest, wirtschaftliche Auswirkungen, positive wirtschaftliche Auswirkungen in Ephesus gehabt. Also auf einmal eine ganze Stadt, 500.000 Leute, die haben alle gemerkt, wow, irgendwas ist hier passiert. So ein paar Leute haben hier mit angefangen, irgendwas mit diesem Paulus, irgendwas mit diesem komischen christlichen neuen Glauben. Und irgendwie, auf einmal haben wir weniger Kriminalität, auf einmal ja, diese ganze komische, dunkle Sache mit den okkulten Typen da, das hat auch aufgehört und wow, irgendwie geht es uns jetzt auf einmal allen besser hier in Ephesus, weil das hat voll die positive Wirkung, dieser christliche Glaube da. Also nicht alle waren dann davon fasziniert, auch nicht alle fanden das toll, aber sie haben alle irgendwie gemerkt, auf einmal passiert was sehr Positives. Der Schüler von Spener, nämlich August Hermann Franke, hat, also der hat so 20, 30 Jahre später gelebt, ja, auch so ein schönes antikes Bild von Männern mit langen Haaren. Der hat aus dieser Idee, die Spener angefangen hat, die genommen und hat gesagt, in meiner Stadt gibt es ein Problem, haufenweise Waisen, die nicht versorgt sind. Und er hat Waisenhäuser gegründet. Und weil er dann gemerkt hat, ich habe gar keine Leute, die diese Kinder betreuen können, hat er eine Pädagogenausbildung angefangen. Und er war der Erste in Deutschland, der überhaupt Pädagogen unterrichtet hat. Aus dem, was er damals angefangen hat, der preußische Kaiser hat dann hinterher seine ganzen Lehrer zu ihm nach Halle geschickt. Also er ist dann nach Halle gegangen. Und er hat aufgrund von Werten und Prinzipien, die aus dem christlichen Glauben kommen, angefangen, Pädagogen auszubilden für ganz Deutschland. Und das hat eine enorm positive Auswirkung auf Generationen gehabt. Natürlich würde man heute sagen, in seiner Pädagogik ist er heute nicht mehr aktuell. Aber es hat damals so viel positiven Einfluss, nicht nur auf sein Leben, auf sein Umfeld, auf seine Kinder, sogar auf seine Stadt, sogar aufs ganze Land gehabt. Das ist damals in Ephesus passiert. Es hat sich ausgebreitet auf die ganze Provinz Asien. Und ich glaube auch, wenn wir heute in Frankfurt so etwas erleben würden, ganz groß gedacht, stellt euch vor, sowas würde in Frankfurt passieren. Und vielleicht irgendwann in einigen Jahren würde man sagen, in Frankfurt, weil da etwas passiert ist im spirituellen Bereich, machen wir auf einmal Banking aufgrund von Nächstenliebe. Ja, Geldanlage in Deutschland passiert, zumindest in Frankfurt, wieder mit Werten der Nächstenliebe. Wir nutzen das Geld, was wir haben, zum Wohl aller. Und nicht nur zum Wohl von so ein paar. Oder, ja, so wie es damals in Ephesus mit diesen okkulten Leuten passiert ist, bestimmte Gruppen hier in Frankfurt, ne, Motorradgangs oder solche Leute, die richtig, wo wir sagen, negative Einfluss auf diese Stadt, ne, auf einmal, vielleicht sogar, weil sie selber sowas wie eine Erweckung erleben, ne, hören auf damit und nutzen ihr Potenzial zum Wohl aller. Und tun gute Dinge, bauen Waisenhäuser. Und keine Kriminalität im Bahnhofsviertel mehr. Ich glaube, das ist das, was damals in Ephesus passiert ist und was damals bei Spena passiert ist und was heute wieder passieren kann. Aber das ist jetzt mal so ganz groß gedacht. Was passiert, wenn man das nimmt? Nochmal eine Generation später kam ein Mann namens Zinzendorf nach Frankfurt. Ungefähr 60 Jahre nach dem ersten. Und er hat an einen Freund geschrieben, und diesen Brief gibt es bis heute, dass er in Frankfurt war, in unserer Stadt. Und er schreibt an diesen Freund, weißt du was, ich habe noch nie eine so intensive Erweckung erlebt, wie ich sie in Frankfurt gesehen habe. 60 Jahre, nachdem er davon geträumt hatte, und ungefähr 30 Jahre, nachdem er das gelebt hat, kommt er nach Frankfurt und sagt, boah, das, was da passiert ist, abgefahren. Durch den Glauben, durch Spiritualität, dadurch, dass Menschen angefangen haben, Jesus zu glauben und diesen christlichen Glauben nicht nur als etwas Richtiges verstanden haben, aber als irgendwie nur Religion und eingeschlafen ist, sondern als etwas, was sie persönlich verändert. Und das ist jetzt natürlich ganz groß gedacht, als etwas, was in einer Stadt passieren kann. Aber es fängt an. Es fängt immer an bei Einzelnen. Es hat bei ihm angefangen. Dass er angefangen hat zu merken, das, woran ich glaube, das ist nicht nur irgendwas, was ich richtig haben will und was ich vielleicht sonntags, wenn ich die Kirche gehe, mal okay finden will. Sondern das hat so viel Kraft für mein ganzes Leben, für mich persönlich und für meine Beziehung und sogar für meine Stadt. Gottes Vision für die Stadt, das ist die Überschrift über die Predigt, ist, glaube ich, Erweckung. Und stellt euch eine Stadt vor, in der Menschen anders miteinander umgehen, aufgrund von Nächstenliebe, nicht aufgrund von Unterdrückung und Diskriminierung. Wenn Menschen anfangen, ihre Ressourcen, die sie haben, zu nutzen, zum Wohl aller, nicht nur zu fragen, wie kann ich hier am meisten kriegen, sondern wie kann ich das, was ich habe, nutzen, um anderen zu helfen. Ich glaube, es würde unser Leben verändern und es würde Frankfurt verändern. Wir würden anders umgehen mit Themen wie Wirtschaft, Integration, Respekt, Kriminalität. Es würde Auswirkungen haben. Und es fängt immer bei Einzelnen an. Es hat bei Paulus angefangen und er hatte 10 Leute am Anfang. 10 Leute zu 500.000. Oder er war einer. Er hat dann auch mit einer kleinen Gruppe angefangen, zu Frankfurt, was damals, ich weiß nicht, 200.000 oder so war. Und ich glaube, dass wir es heute in Frankfurt auch erleben können. Persönlich, es fängt immer mit Einzelnen an und dann kann sich das ausbreiten. Und das ist, glaube ich, Gottes Vision für die Stadt. Und es fängt damit an, dass Einzelne, wie hier am Anfang steht, diesen Glauben entdecken. Und das wollen wir sein als Kirche. Und das ist meine Herausforderung an uns oder an dich, egal wo du stehst. Ich glaube, dass in diesem christlichen Glauben mehr steckt als nur irgendwas, was vielleicht richtig ist, sondern dass da etwas drinsteckt, was für unser Leben total bereichernd ist, was für unsere Beziehung bereichernd ist, was für unsere Stadt toll ist. Deshalb möchte ich dich ermutigen, beschäftige dich damit, finde das heraus. Frag Leute, die Christen sind. Gerne, komm mit uns ins Gespräch. Deshalb machen wir Gottesdienste, deshalb machen wir Entdeckergruppen und sowas alles. Wenn du da Fragen zu hast, wie man das vielleicht noch machen kann, auch in Verbindung mit Nordstern, gerne. Genau diese Kirche wollen wir sein. Die Menschen auf diesem Weg dahin, die einlädt, mit auf diese Reise zu gehen und diesen Glauben wieder neu zu entdecken. Und dazu, egal wo du stehst, selbst wenn du schon ganz lange Christ bist, und du merkst irgendwie, ein Teil meines Glaubens fühlt sich ein wie so ein eingeschlafener Arm. Kennt ihr das, wenn ihr morgens aufwacht und dann so, der Arm hat da so gelegen und der ist so ein bisschen, es kann sein, das geht mir auch ganz oft so, dass ich das auch geistlich von mir merke, so ist das Einschlafen. Dann muss man da wieder neues Leben reinlassen. Dann muss man auch, selbst wenn man ganz lange schon Christ ist, immer wieder hingehen und sagen, ich muss mich inspirieren lassen von dem, was eigentlich drinsteckt, und es muss wieder Leben da rein. Dazu möchte ich euch einladen. Ich würde gerne noch beten und dann geht's weiter. Jesus, ich danke dir, dass wir diese Geschichte haben von Paulus und dass wir erleben, wissen, irgendwie Geschichte auch haben hier in Frankfurt, wo andere das schon lange vor uns erlebt haben, Erweckung. Ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass du genau das tust, dass du uns begegnest, dass du uns begeisterst, dass du uns neu inspirierst, dass du uns vielleicht auch unsere Fragen und Gedanken, die wir über dich haben, hilfst, Antworten zu finden, und dass du schenkst, dass wir Menschen sind, die geistlich, spirituell Erweckung erleben und merken, was das toll ist eigentlich, was, wer du bist und was du für uns getan hast. Und zu Menschen werden, die auch anders leben, mit mehr Kraft und Hoffnung, und auch anfangen, anders in dieser Stadt zu leben. Wir sehen uns danach, dass du so etwas, wie du damals mit Paulus in Ephesus getan hast oder mit Spena und Franke in Frankfurt, auch heute wieder tust. In unserem Leben, hier in unserer Gruppe, in unserer Kirche, in unserer Stadt. Und ich bitte dich, dass du das tust und uns segnest. Amen.